einiges kann ich nicht mehr verstehen. Es muss sich was ändern, es muss was geschehen. Stolz auf sein Land, stolz deutsch zu sein, dann wirst du sofort ein Nazi-Schwein. Doch unser Land zu lieben, dazu stehen wir wie der Phönix aus der Asche. Nun sind wir hier. Vaterland. Wir werden ewig zu Deutschland stehen, egal was geschieht.